Und die Geschichte entwickelte sich genauso, wie ich sie schon immer in Erinnerung hatte. Paradox, oder? Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Für welche Treppenwitze der Geschichte bist du denn noch verantwortlich? Du musst mir unbedingt mehr davon erzählen. Ah, shit! Ich kann die Verbindung nicht zusammen. Was? Ich kann dich nicht verstehen! Das ist ein Traum. Nee, warte mal. Quatsch, das war real. Ich habe wirklich mit JD geredet. Krass. Dulga, stell dir vor, ich habe Kontakt zu meinen Freunden vom CERN gehabt. Gerade als ich geschlafen... Dulga? Dulga, ey, du Schnarchnase, wach auf! Wie, was? Oh, Typ, du kannst doch nicht in deiner Wache einpennen. Ich habe nur kurz meine Augendecklauflöcher überprüft. Und? Alles in Ordnung. Ich glaube, ich bin gesund. Und wenn Banditen hier entlang gekommen wären? Was dann? Hättest du sie dann mit deinen löcherfreien Augendeckeln beeindrucken wollen? Oder lieber gleich die schnittfrische Perforation an deinem Hals bewundert? So unentspannt kenne ich dich ja gar nicht. Mir geht Venedig noch nach. Hast du das gehört? Nein, was denn? Da ist was im Wald. Wahrscheinlich nur ein Tier. Da, hinter dem Baum da. Psst, leiser, verdammt. Ach, ich glaube, es war doch bloß Einbildung. Aber halt, das war etwas zu voreilig von mir. Bevor ich in unserem nächtlichen Kampf in der Wildnis berichte, sollte ich etwas früher in meiner Erzählung ansetzen. Jemals rausfinde, wer mein Reiseleiter ist, ziehe ich ihm die Hammelbeine lang. Das ist kein Service, wie ich ihn gewohnt bin. Sie haben sich ganz schön Zeit gelassen, Mr. McKenzie. Ich gelobe Besserung. Mann, das war um Schamhaaresbreite. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Ein Glück wurde ich plötzlich in einen Zeitstrudel gezogen. Ja, mal schade, dass wir den venezianischen Karneval nicht genießen konnten. Ich glaube, ich höre nicht recht. Wegen dir hätten mich die Gardisten fast erwischt und du stehst da und hältst Maulaffen feil und machst nichts. Dabei habe ich dir doch den vereinbarten Code genannt. Ich sagte, Dr. Jones hat Ärger, aber du gaffst nur und reagierst nicht mal. Den Code hätten sie nicht mal erwähnen müssen. Dass Ärger im Anmarsch war, habe ich mir gleich gedacht. Und warum zum Geier musste ich dann alleine wegrennen? Ich war irritiert. Sie standen in Frauenkleidern vor mir. Was hätten Sie denn da getan? Ich hätte dir einen blöden Spruch gedrückt und wäre mit dir getürmt. Okay, ich merke es mir für das nächste Mal, wenn Sie sich in einen solchen Fummel zwängen. Wie kamen Sie denn überhaupt dazu, das da anzuziehen? Casanova hatte meine Klamotten an. Ich verstehe nun gar nichts mehr. Wie? Kein Kommentar. Ich habe keine Lust, darüber zu reden. Ah, sehr gut. Du hast neue Kleidung für mich dabei. Schaut interessant aus. Wo und wann sind die denn gelandet? Wir schreiben das Jahr 1553. Sie sind diesmal in Südfrankreich gelandet. Etwa 2 Kilometer von hier ist die Mittelmeerküste und eine größere Stadt namens Marseille. Das klingt doch mal sehr gut. Lass uns da am besten hingehen. Wir werden ein Lager für die Nacht brauchen. In einem Gasthaus gibt es bestimmt noch freie Betten für uns. Einverstanden. Nach ihm. Dulga, wie lange sind wir denn nun schon zusammen unterwegs? Na, es dürften schon etwas mehr als 8 Monate sein. Warum? Dann hör endlich auf, mich zu siezen. Ich habe mit dir jetzt mehr Zeit verbracht, als mit jeder Frau, mit der ich zusammen war. In Ordnung. Auf dem Weg in die Stadt brief ich sie, dich noch über die aktuelle politische Lage, damit wir nicht wieder in Schwierigkeiten geraten. Okay. Oder in Frauenkleider. Oh Mann, das kann ich mir jetzt bestimmt für die nächsten Jahrhunderte anhören. Jahrhunderte? Hm. Davon ist schon ein Stadttor von Marseille. Mal sehen, was mein Mona zu dieser Stadt zu berichten weiß. Spar dir die Mühe. Hier kann ich aushelfen. Jetzt schau mich nicht so an. Ich habe hier mal Urlaub gemacht. Eine fantastische Stadt übrigens. Marseille wurde etwa um 600 vor Christus von den Griechen gegründet und war ein Stützpunkt, um Handel mit den einheimischen Ständen zu treiben. Durch diesen Handel wurde Massalia, wie die Stadt damals übrigens noch hieß, schnell reich und wuchs. Um 50 vor Christus etwa verleibte sich das Römische Reich die Stadt ein. Nach dem Untergang des Römischen Imperiums gaben sich dann im Zuge der Völkerwanderung Westgoten, Ostgoten und Franken die Klinke in die Hand. Die Sarazenen zerstörten schließlich Marseille. Ich kann die Stadt aber klar vor mir sehen. Du vergisst die Sturheit der Menschen. Und dass diese Lage am Meer und dem Fluss Rhône ideal war, um Handel treiben zu können. Man hat Marseille daher im 10. Jahrhundert wieder aufgebaut. Anfang des 12. Jahrhunderts war sie sogar eine souveräne Republik. Erst Ende des 15. Jahrhunderts vereinigte man sich dann mit dem Rest Frankreichs. Hast du, als ich nicht hingeschaut habe, heimlich ein Buch gelesen und bist zu Mr. Wikipedia mutiert? Hey, jetzt bin ich beleidigt. Ich interessiere mich durchaus für Geschichte. Nach der Nummer mit Mata Hari scheinbar nur dann, wenn sie im Bett mit einer Frau endet. Touché. Das Schafott wäre wirklich unangenehm geworden. Warte mal. Hey, die Ecke hier kenne ich doch. Wie das denn? Ich war schon einmal hier. Die Geschäfte sind andere und viele Gebäude ebenfalls. Die Straßenzüge kommen mir bekannt vor. Ja, definitiv. Hier habe ich mal in einem Café ein Mädel kennengelernt. Das war ein Wochenende, kann ich dir sagen. Quod erat demonstrandum. Bitte? Ich weiß gar nicht, warum ich dir das erzähle. Keine Ahnung. Aber wenn es dir dann besser geht, höre ich dir gern noch ein bisschen zu. Wenigstens weiß ich nun, dass Bildung bei dir eine Angelegenheit der Hormone ist. Und weiter geht's. Das da vorne kenne ich aber nicht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, hier müsste die Kathedrale de la Major stehen. Aber die sah ganz anders aus. Richtig. Die Kathedrale wurde im 19. Jahrhundert neu aufgebaut. Darum erkennst du sie nicht. Ah, gut. Dann stimmt meine Orientierung noch. Südlich von uns müsste dann der alte Hafen sein. Komm, den will ich mir ansehen. Wir schlenderten durch die engen, verwinkelten Gässchen Marseilles und kamen tatsächlich am Vieux-Port heraus, dem alten Hafen. Hier wimmelte es von Menschen, die an den Ständen des Fischmarktes ihre Einkäufe tätigten. Ich mag frischen Fisch, also gab es für mich nur ein Ziel. Nichts wie rein ins Getümmel. Dulga allerdings trottete mir desinteressiert hinterher. Ich weiß gar nicht, was du an Totentier so besonders findest. Ach, jetzt stell dich mal nicht so an. Wow, hier bieten sie Bouillabaisse an. Ah, das duftet. Also, ich kaufe mir jetzt eine Schale. Willst du auch eine? Dachte ich mir, dass der große Michel de Nostradamus hilfreich sein könnte. Danke fürs Kompliment, alter Freund. Bax! Elender Kulturbanause. Moment mal. Habe ich mich verhört? Was denn? Der Kerl da nannte seinen Begleiter Nostradamus. Ja und? Hey, du bist doch da, um Geschichte live zu erleben, oder? Der Mann ist Geschichte. Michel de Nostradamus. Latinisierter Name lautet Nostradamus. Apotheker, Arzt, Astrologe und Wahrsager, beherrschte mehrere Sprachen. Latein, Griechisch, Hebräisch, Französisch. Ungewöhnlich für die Zeit. Der Mann war sehr gebildet. Mit Mathematik hat er sich auch beschäftigt. Du vergisst die Astrologie. Das war jetzt wieder dieses Sarkasmus-Ding, oder? Schlauer Revisor. Studierte in Avignon Grammatik, Rhetorik und Logik. 1519 brach die Pest aus und er wurde Apotheker. 10 Jahre später erneut ein kurzfristiges Studium in Montpellier. Ging danach auf Wanderschaft. Die Inquisition hat sich für ihn interessiert. Sie warf ihm vor, er habe zu einem Eisengießer, der mit der Herstellung einer Madonnenstatue beauftragt war, gesagt, dieser würde Teufelsbilder kreieren. Nostradamus wurde aber freigesprochen, weil er sich angeblich auf die ästhetische Qualität des Produktes bezogen hätte. Warte, Dulga. Sie sind stehen geblieben. Scheiße. Ich glaube, er schaut zu uns herüber. Unauffällig sein und steckt das Mona weg. Wir Amateurspione taten wir unschuldig und gaben uns desinteressiert. Taten so, als würden wir die Auslagen eines Schmuckhändlers studieren. Doch ich warf keinen Blick auf den billigen Tand. Sobald sich Nostradamus wieder voll auf seinen Begleiter konzentrierte, schlichen wir auf Umwegen in seine Nähe, um besser dem Gespräch lauschen zu können. Es ist anders als damals 44. Die Leichen sind grausam entstellt. Vielleicht ist es ja doch eine neue Form der Pest. Psst, sprich sowas nicht laut aus, bevor wir Sicherheit haben. Du weißt doch, wie die Menschen reagieren, wenn sie in Panik ausbrechen. Das müssen wir vermeiden. Ah, du hast recht, alter Freund. Komm, wir gehen zu mir nach Hause. Nach der langen Reise wirst du dich sicher ausruhen wollen. Du bist zu gut zu mir, Jean. Ach du grüne Neune. Die Pest? Es wird besser sein, wir campieren außerhalb der Stadt, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Du hast doch gehört, dass das nur eine Vermutung ist. In meinem Monat ist noch kein Pestausbruch in diesem Jahr verzeichnet. Hast du denn nicht die Angst im Gesicht dieses Jean bemerkt? Egal, was er gesehen hat. Aber es scheint ihn schwer erschüttert zu haben. Stell dir mal vor, ich schleppe beim nächsten Zeitsprung einen uralten Virus in eine andere Epoche. Am richtigen Zeitpunkt gelandet, könnte ich so das Ende der Menschheit einleiten. In den Augen vieler Durchschnittsbürger ist das Bild eines Physikers mit dem eines Umweltschützers unvereinbar. Aus irgendeinem Grund spukt den Leuten immer noch die Vorstellung des Atombombenbastlers und Weltenvernichters im Kopf herum. Dem ist jedoch nicht so. Heutzutage legen Forscher durchaus auch Wert darauf, dass ihre Arbeit möglichst wenig negative Auswirkungen auf die Natur hat. Professor Quecksilber, der Direktor des CERN, war ebenfalls aktiver Umweltschützer, vermied unnötigen Müll, Wasserverschwendung und so weiter. Zudem genoss er bei gutem Wetter seinen täglichen Marsch zur Arbeit. Heute jedoch bereute er es, nicht ausnahmsweise mal den Wagen genommen zu haben. Guten Morgen, Herr Professor. Welch angenehme Überraschung. Ist es nicht sogar für Sie etwas zu billig, mir hinter einer Zeitung versteckt aufzulauern, Miss Lynn? Schön, wie ich sehe, erinnern Sie sich an mich. Wie könnte ich eine solch reizende Person schon vergessen? Oh, ich habe ihn doch bei der Pressekonferenz vor 2 Monaten nicht zu sehr auf den Zahn gefühlt, oder? Meine masochistische Ader wurde befriedigt. Rücken Sie schon raus damit, was wollen Sie von mir? Wenn Sie es nicht einmal für nötig halten, einen Termin mit mir auszumachen und mich stattdessen auf meinem Weg zur Arbeit abpassen, muss es ja unglaublich wichtig sein. Bitte, Herr Professor, ich würde Ihnen doch nicht mit Banalitäten zur Last fallen. Dafür hätten wir beim Kurier auch gar keine Zeit und Ressourcen übrig. Im Gegenteil, ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, rein Tisch in der Angelegenheit McKenzie zu machen. Wovon zum Geier reden Sie eigentlich? Spielen Sie besser niemals mit mir Poker. Das scheint wirklich nicht Ihr Spiel zu sein. Raus mit der Sprache. Ich habe Besseres zu tun, als mit Ihnen ich weiß was, was du nicht weißt, zu spielen. Ich habe es Ihnen bereits vor 2 Monaten gesagt. Ich weiß von dem ersten Unfall am CERN. Sie wissen schon, der Teilchenbeschleuniger wurde dabei stark beschädigt und einer Ihrer Mitarbeiter, ein gewisser Sean McKenzie, wird seitdem vermisst. Ja, ich kann mich entsinnen, dass Sie ein schwachsinniges Gerücht über den Beschleuniger thematisierten. Das über einen CERN-Angestellten ist mir allerdings neu. Hätten Sie mir damals Zeit gegeben, hätte ich auch das erwähnt. Dafür, dass Sie angeblich keine Lust auf Spielchen haben, sind Sie wenig ehrlich zu mir, Professor. Erwarten Sie ernsthaft von mir, dass ich meine kostbare Zeit mit Gerüchten verschwende? Ich rate Ihnen, das ebenfalls nicht zu tun. Ich habe auch damals erwähnt, dass ich meine Quelle habe. Glaubhafte Quellen. In der Redaktion habe ich bereits eine Akte von beeindruckender Stärke aufgebaut. Fotos, detaillierte Berichte. Wenn Sie mir verraten, welche ach so seriöse Quelle das sein soll, kann ich Ihnen vielleicht sagen, wie glaubhaft die Person wirklich ist. Bedenken Sie, für Geld wird man Ihnen alles sagen. Und es sollte Ihrer Karriere beim Kurier nicht förderlich sein, wenn Sie Halbwahrheiten und Verleumdungen publizieren. In den Berichten stand unter anderem etwas davon, dass Ihr Mitarbeiter sich während des Unfalls dematerialisierte. Wo mag er denn hingegangen sein? Oder ist er gar nicht verschwunden, sondern gestorben? Wird am CERN etwa ein Mord vertuscht? Was geht noch hinter den Mauern des Instituts vor? Intrigenspiele? Verbotene Forschung? Spionage? Egal, um was es sich handelt, glauben Sie mir, ich finde es heraus, mit oder ohne Ihre Hilfe. Wenn Sie mir aber helfen, kann ich die Story so veröffentlichen, dass Sie in einem guten Licht dastehen werden. Ich habe schon mehrfach Bekanntschaft mit unverschämten Journalisten gemacht, aber Ihre Impertinenz schlägt dem fast den Boden aus. Oh, danke. Von Ihnen nehme ich das als Kompliment. Was sagen Sie zu meinem Vorschlag? Akzeptieren Sie ihn? Eine bessere Chance wird sich Ihnen nicht bieten. Sie erwarten ernsthaft von mir, dass ich alle meine Prinzipien über Bord werfe, Menschen, die mir Vertrauen in den Rücken falle und auf deren Kosten ihre Gerüchteküche nähre, nichts werden sie von mir erfahren. Oh, seien Sie versichert, Professor. Ich habe in unserem Gespräch schon alles Wichtige erfahren, das ich wissen wollte. Ach, schändlich zum Teufel. Machen Sie es gut, Professor Quecksilber. Vielen Dank für alles. Und schöne Grüße an die Professoren Doe und Winter. Ich drücke Ihnen bei Ihrer Suche nach Mr. McKenzie ganz fest die Daumen. Ah! Eigentlich hatte ich mich schon auf eine entspannte Zeit in Marseille gefreut. Kein Stress, keine Wachen, die uns töten wollen, keine Spione, Killer oder sonstiges Kropfzeug, das uns auf den Fersen war. Aber angesichts einer drohenden Pestepidemie war es außerhalb größerer Siedlungen sicherer für uns. Wir deckten uns daher mit Vorräten ein und verließen die Stadt Richtung Wald. An einer Lichtung schlugen wir unser Lager auf. Kurz darauf brannte ein kleines Feuerchen und es wurde dunkel. Nachdem wir gegessen hatten, beschlossen wir, dass einer von uns schläft, während der andere Wache hält. In diesen Zeiten bestand nämlich durchaus die Gefahr, dass Wegelagerer unvorsichtigen Wanderern auflauerten und sie ausraubten. Dulger war als erster dran, Wache zu halten. So kam es, dass ich im Schlaf mit JD sprechen konnte und nach dem Aufwachen einen selig ratzenden Dulger vorfinden musste. Was mich, nebenbei erwähnt, zum Anfang der Geschichte zurückbringt. Da, hinter dem Baum da. Psst, leiser, verdammt. Ach, ich glaube, es war doch bloß Einbildung. Aus dem Dunkel der Nacht traf mich die Faust des verborgenen Gegners so unvermittelt, dass mir kurz die Sinne schwanden und ich ins Stolpern geriet. Der Angreifer stürzte sich sofort auf den verdutzten Dulger, der sich nicht zurecht zu wehren wusste. Er griff nach seinem Mona. Darauf hatte die vermummte Gestalt nur gewartet und wandte ihm das Gerät aus der feingliedrigen Hand. Mit der Beute flüchtete er in die Nacht hinein und verschwand von der Bildfläche so schnell, wie er aufgetaucht war. Ich konnte immer noch nicht wieder ganz klar sehen und wurde wütend. Schnell, er hat das Mona! Verdammt, Dulger! Sag mir nicht, dass du dir ausgerechnet das Mona hast klauen lassen. Ich kann's jetzt auch nicht mehr ändern. Wir müssen hinterher. In die Nacht? In einen Wald, den wir nicht kennen? Und dann noch ohne Licht? Du musst lebensmüde sein. Bevor wir den Kerl finden, verlaufen wir uns oder brechen uns alle Knochen. Wir können ihn aber nicht entkommen lassen. Es tut mir leid, Dulger. Wir machen uns morgen früh auf die Suche nach dem Kerl. Du verstehst nicht. Wenn ich mich zu weit vom Emitter entferne... Oh, er ist zurückgekommen. Na, du hast Nerven, dich hier wieder blicken zu lassen. Das letzte Mal war das Überraschungsmoment auf deiner Seite, aber... Dulger, bist du es wirklich? Was? Wer sind Sie? Der Mann nahm die Kapuze aus dem Gesicht. Auf der Lichtung stand Nostradamus. Ich bin es, Abax Terrantor, dein Vater. Thank you. Wenn es eine Sache gibt, mit der ich mich am CERN nie so richtig anfreunden konnte, dann war es das Fachvokabular aus Mathematik und Physik. Ja, mir ist durchaus klar, dass ich an einem solchen Institut damit rechnen muss. So etwas gehört nun mal zum Arbeitsalltag. Aber manchmal hatte ich den Eindruck, die haben sich täglich neue Begriffe einfallen lassen, nur um mich zu ärgern. Ich kam mir teilweise vor, wie in einer mit Technikgebrabbel vollgestopften Star Trek-Folge. Ganz selten mal hatte ich die Gelegenheit, mein zerebral abgelegtes EDV-Fremdwörterlexikon hervorzukramen, um einem Professor den gleichen Lost-in-Translation-Effekt zu verpassen, der sonst mir zuteil wurde. Am CERN diskutierten JD und Professor Winter gerade durch, welche physikalischen Gesetze denn erst eine Kontaktaufnahme mit mir möglich gemacht hatten. Wäre ich anwesend gewesen, wäre ich Jade sicherlich zuvor gekommen und hätte es so wie sie ausgedrückt. Erde an Nerds, könnt ihr mal diese World of Warcraft-Sprache einstellen und wieder wie normale Menschen reden? Also es geht darum, wie wir weiter mit Mr. McKenzie zu kommunizieren gedenken und wie es das letzte Mal funktionieren konnte. Super, dass es um Sean geht, so weit bin ich dann doch schon mitgekommen. Also, bringt Licht in die Sache und erleuchtet mich. Nun gut, im Laufe unserer Experimente mit dem Computerbild unseres Kollegen kam mir der Gedanke, dass wir uns für eine erfolgreiche Kontaktaufnahme mit Mr. McKenzie den Tunneleffekt zunutze machen könnten. Was ist denn nun wieder dieser Tunneleffekt? Der Tunneleffekt besagt in der Quantenphysik, dass ein Teilchen auf atomarer Ebene eine Potentialbarriere selbst dann überwinden kann, wenn seine Energie geringer als die der Barriere ist. Soweit klar? Also, wenn Sie mich erleuchten wollten, haben Sie gerade auf die Lampe geschossen. Professor Do, vielleicht wäre es besser, wenn Sie... Also, was Professor Winter dir sagen wollte, war, dass er keine Ahnung hat, wie man etwas verständlich erklärt. Als Lehrer für die Orientierungsstufe hat er sich damit schon mal disqualifiziert. Haha, selten so gelacht. Und ich überlege gerade, ob die Beleidigung auch in meine Adresse ging. Schau her. Vielleicht wird es deutlicher, wenn ich es dir aufzeichne. Hier haben wir ein atomares Teilchen mit einer Ladung von X. Das Teilchen möchte seinen Zustand ändern. Stell dir einfach vor, es will sich von seiner ursprünglichen Position hier rüber bewegen. Nun steht dem Teilchen aber eine Wand im Weg. Herr Winter nannte diese Wand vorhin Potentialbarriere. Die Wand steht für die Menge Energie, die das Teilchen für sein Vorhaben benötigt. Hat es mehr Energie, kann es die Wand bezwingen und auf die andere Seite wechseln. Soweit so klar. Wenn ich Professor Winter richtig verstanden habe, hat es dafür aber jetzt nicht genug Energie, oder? Richtig. In manchen Fällen jedoch hat das Teilchen nicht genug Energie und kann trotzdem rüber. Wenn das geschieht, nennen wir das den Tunneleffekt. Klingt unlogisch. Irgendwo muss die Energie dafür doch herkommen. Nach den Gesetzen der klassischen Physik haben Sie auch recht, Miss Alarm. In der Quantenmechanik jedoch ist dieser Vorgang möglich. Es ist, als gelten in diesem Bereich andere physikalische Gesetze. Oder um beim Bild von Mr. Do zu bleiben, manchmal ist die Wand porös und durchlässig. Das Teilchen schlüpft einfach so hindurch wie durch einen Tunnel. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Wobei ich das Bild aber für arg vereinfacht und wenig zutreffend halte. Schließlich handelt es sich ja nicht zwingend um eine räumliche Verschiebung der Teilchen. Allerdings fällt mir spontan auch kein besseres Beispiel ein. Nein, nein, das war schon gut so. Ich habe schließlich nicht vor, darauf aufbauend eine Doktorarbeit zu schreiben. Reden wir hier eigentlich über etwas komplett Theoretisches? Oder gibt es das wirklich? Den Tunneleffekt gibt es wirklich. Er wird nach wie vor intensiv erforscht. Er ist beispielsweise mitverantwortlich für spontane Mutationen im Erbgut oder für den Zerfall von Uranatomen. Supraleiter und das Raster-Tunnelmikroskop sind Beispiele für die praktische Anwendung. Vergessen Sie nicht den Flash-Speicher, wie er beispielsweise in USB-Sticks zum Einsatz kommt. Also das ist ja alles unglaublich interessant. Aber ich sehe immer noch keinen Zusammenhang mit Sean. Ich vermute schlicht, dass der Tunneleffekt es uns ermöglicht hat, eine aktive Verbindung herzustellen. Dass der Effekt hier auftritt, könnte uns Hinweise für die weitere Suche geben. Ihr Optimismus in Ehren, aber Sie wissen so gut wie ich, dass der Tunneleffekt in diesem Bereich weder erforscht noch bewiesen ist. Hinzu kommt noch, dass der Effekt durchaus auch mit Reibungsverlusten zu kämpfen hat, dass nicht das komplette Teilchen den Übergang schafft. Ja, Jade? Ich habe da eine Idee. Es mag dämlich klingen, aber ich als Physiklaie stelle mir gerade die Frage, ob es möglich ist, dass euer Tunneleffekt vielleicht erst Seans Zeitreise verursacht hat. Wie meinen Sie das? Ich habe ja gesehen, wie Sean verschwand. Er war aber nicht sofort weg. Nachdem ihn der Blitz getroffen hatte, sah es kurz so aus, als bestünde er aus vielen kleinen Punkten, Partikeln oder irgend sowas. Diese lösten sich dann aber rasch auf. Es sah aus, ich meine, besteht die Möglichkeit, dass Sean im Labor in seine Atome zerlegt und an anderer Stelle wieder zusammengesetzt wurde? Du meinst, wie beim Beamen in Star Trek? Die Idee gefällt mir. Da muss ich zustimmen. Das Ganze würde meine Theorie sogar noch bestärken. Wie das? Wie Sie selbst bemerkt haben, kann es beim Tunneleffekt durchaus vorkommen, dass nur ein Teil der Energie weitergegeben wird. Möglicherweise haben wir hier die umgekehrte Situation. Mr. McKenzie wurde nahezu komplett transformiert. Nur ein kleiner Teil Restenergie ist im Zentralrechner verblieben. Diese sehen wir nun als Schattenriss im Bildschirm abgebildet. Und wenn noch eine direkte Verbindung zwischen beiden besteht, dann würde das erklären... Oh, hallo Herr Direktor. Guten Tag alle zusammen. Friedrich, wir haben gerade eine interessante Diskussion geführt über... Tut mir leid, Philipp. Ich habe viel um die Ohren und wenig Zeit. Deine Ausführungen müssen warten. Was ist denn los? Ihr Gesichtsausdruck beunruhigt mich, ehrlich gesagt. Ich habe eben eine schwere Entscheidung treffen müssen. Und wollte Ihnen die Nachricht lieber persönlich überbringen. Professor Doe, ich löse mit sofortiger Wirkung Ihr Team auf. Sie sind bitteschön wer? Dulga, ich bin es wirklich. Vater? Aber wie? Was? Wieso? Sie haben dich hierher ins Exil geschickt? Die beiden Revisoren standen sich gegenüber, ohne etwas zu sagen. Aber wer kann es ihnen verdenken? Zu ungeheuerlich war diese erste Begegnung nach mehr als 95 Jahren, als dass man spontan die passenden Worte hätte finden können. Die Stille wurde mir unangenehm. Also brach ich das Schweigen. Willst du mir sagen, Nostradamus ist wirklich dein Vater? Moho, ich bin im Urlaub ja schon hin und wieder zufällig auf Leute gestoßen, mit denen ich jahrelang keinen Kontakt hatte. Aber die Nummer hier ist sowas von unwahrscheinlich. Es gibt keine Zufälle, Sean. Sohn, ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Und ich habe mich vor diesem Augenblick stets gefürchtet. Hast du eine Ahnung, was deine Taten, dein Verbrechen für mich bedeuteten? Sohn. Nenn mich nicht so. Du hast mich zurückgelassen. Zusammen mit der Schande, die ich deinetwegen erdulden musste. Gemieden wurde ich von den anderen Novizen. Wie ein Paria. Und egal, wie sehr ich mich auch anstrengte. Meine Ergebnisse waren stets die besten. Aber nie genügte ich den Anforderungen. Man hatte Angst, dass der Sohn des gefallenen Ardax eines Tages genauso verfehlen würde wie sein Vater. Allein wuchs ich auf. Allein unter hunderten anderer Novizen. Isoliert. Die meisten taten so, als ob ich nicht existiere. Kein Vater, keine Mutter, keine Freunde. Als Einziger musste ich alleine auf Missionen, weil sich niemand bereit fand, mein Partner zu werden. Aber am Ende hast du es doch geschafft, wie ich sehe. Mr. McKenzie hier zählt nicht. Er gehört nicht zum Orden. Er ist nur ein Mensch. Ey! Dulga! Sohn, es tut mir so unglaublich leid. Ich würde es rückgängig machen, wenn ich könnte. Aber bitte versuche es zu verstehen. Er war doch auch mein Sohn. Ich hatte einen Bruder? Sie haben es dir nicht gesagt? Nein. Ich habe Dulga in den letzten Monaten schon so manches Mal in trübsinniger Stimmung erlebt. Er konnte unglaublich eigenbrötlerisch und verschlossen sein, wenn es um seine Vergangenheit ging. Im Angesicht dieser Offenbarung musste etwas in ihm zerbrochen sein. Er verstummte und wandte sich von seinem Vater ab. Nach einer kurzen Weile setzte er sich an das Lagerfeuer und starrte einige Minuten hinein. Niemand von uns traute sich, etwas zu sagen. In Ardaks Blick lag etwas von Verzweiflung, die sich jedoch legte, als Dulga endlich zu ihm herüberschaute und ihm einen Platz am Feuer anbot. »Du hast da etwas, das mir gehört.« »Sicher. Dein Mona. Hier. Möchtest du nicht wissen, wie... Warum bestiehlst du einen Revisor? Wolltest du aus deinem Exil fliehen? Nicht ganz die Frage, mit der ich gerechnet hatte, aber es ist ein Anfang. Ich habe 1544 in Marseille den Ausbruch der Pest bekämpft. Aus dieser Zeit kenne ich eine Menge Leute in dieser Stadt, die mir wohlgesonnen sind. Vor 2 Wochen habe ich dann die Botschaft erhalten, es gebe erneut Tote. Jean Plumier ist Arzt in Marseille und bat mich umgehend zu ihm zu kommen. Er brauche meine Hilfe. Er vermutete, dass eine neue Form der Pest ausgebrochen sei. Das muss der Mann am Hafen gewesen sein. Richtig. Er hat mich dort am Schiff abgeholt. Er war sehr aufgeregt und wollte mir die Neuigkeiten direkt auf dem Markt erzählen. Aber ich riet ihm zur Diskretion, um eine Panik zu vermeiden. Wenn ich bedenke, was der schwarze Tod in Europa angerichtet hat, ist das eine verständliche Reaktion. Ich wollte die Leichen sehen und wissen, wie viele bereits erkrankt sind. Zu meiner Überraschung ist niemand sichtbar krank. Es gibt keine Symptome, aber Leichen sind gefunden worden. Gerade so, als ob sie von einem auf den anderen Augenblick gestorben wären. Grausam verstümmelt, tot umgefallen. Klingt für mich nicht nach einer konventionellen Krankheit. Das dachte ich mir auch. Ich hatte heute Nachmittag schon ein seltsames Gefühl, bevor ich eine der Leichen sah. Eine Art Vorahnung, wie sich herausstellte. Das, was zunächst nach blutigen Geschwüren aussah, stellte sich bei näherer Betrachtung als mutiertes Fleisch heraus. Teile des Körpers waren von einem auf den anderen Moment stark verjüngt worden, während andere rasch gealtert waren. Mir war der Anblick nicht neu. Ich hatte schon früher solche Wunden gesehen und wusste sofort, welche Waffe sie verursacht haben musste. Ein Chronotonenbugierer? Ja. Leute, bitte nicht so geheimnisvoll. Was ist dieses Chronodings? Ursprünglich war es ein Werkzeug für Revisoren, um zerstörte Gegenstände wiederherzustellen. Auf lebendes Gewebe angewendet, hat es fürchterliche Auswirkungen. Die Erneuerer-Fraktion setzte sie erstmals als Waffe ein, als sie bei einem Aufstand etliche Revisoren damit töteten. Aha, sind das also die bösen Revisoren-Jungs? So in etwa. Oder besser gesagt, sie waren es. Die Revisoren sind Bewahrer der Geschichte. Die Erneuerer hingegen wollen unser Volk mittels unserer Technik zu den Herrschern der Galaxien machen. Sie tun das, indem sie die Geschichte zu ihren Gunsten manipulieren. Ich habe sie in meiner Zeit als Supervo konsequent verfolgen lassen. Damals war uns jedes Mittel recht. Wir haben jeden zur Strecke gebracht, den wir finden konnten. Scheinbar haben sie einen übersehen. Und wie es der Zufall so will, streunt er ausgerechnet hier herum. Wie Dulga sagte, es gibt keine Zufälle. Ich bin mir sicher, dass er hinter mir her ist. Wahrscheinlich um Rache für seine Gefährten zu nehmen. Und du, Vater? Wie war dein Plan? Mich meines Monas berauben und vor dem Erneuerer fliehen? Ich wusste es. Sie haben auf dem Markt zu uns rübergeschaut und sein Mona gesehen. Nachdem sie bemerkten, wer hinter allem steckt, kamen sie zum Markt zurück und folgten uns hierher. Du musst wissen, Sean, dass er zwar noch einen Mona besitzt, aber bevor er ins Exil ging, hat man die Zeitreiseeinheit unbrauchbar gemacht. Also braucht er nun ein intaktes Gerät. Adax, du hättest deinen Sohn hier zurückgelassen. Ich bekam es mit der Angst zu tun, Dulga. Außerdem wusste ich nicht, dass du es bist. Und doch hättest du einen Revisor, einen Bruder des Ordens, hier zu einem grausamen Schicksal verdammt. Wie? Wie kannst du erwarten, dass ich dir deine alten Fehler verzeihe, wenn du nichts aus ihnen gelernt hast? Was ist nur aus dir geworden, Vater? Was? Friedrich, bist du dir sicher? JD, er kann doch nicht... Sie können uns doch nicht den Laden zumachen. Ich muss mich verhört haben, Herr Direktor. Das kann nicht Ihr Ernst sein. So leid es mir tut, Mr. Doe. Es ist mein vollster Ernst. Ihr Team wird aufgelöst. Miss Allah wird einem neuen Team zugeteilt. Sie werden Philipp bei der weiteren Arbeit assistieren. Aber warum denn? Miss Allah, es ist vielleicht besser, wenn Sie nun den Raum verlassen. Jade bleibt, wo sie ist. Das geht schließlich auch Sie etwas an. Bitte beantworten Sie Ihre Frage. Das möchten sicherlich alle Anwesenden wissen. Warum lösen Sie mein Team auf? Weil ich Sie und Ihr Team aus der Schusslinie nehmen muss. Ist etwas vorgefallen, Friedrich? Die dreimal vermaledeite Presse ist vorgefallen, Philipp. Diese unmögliche Reporterin vom Le Courrier steckt ihre Nase in Zahninterne und lässt nicht locker. Ich habe keine Ahnung, von wem du sprichst. Diese blonde Schnepfe! Aurora Lynn heißt sie. Die ist passiert! Diese elende karrieregeile Person hat sich einen Spitzel eingekauft und sammelt fleißig Informationen über uns. Ach, kommen Sie schon. Was kann sie schon groß in Erfahrung gebracht haben? Sie weiß von Mr. McKenzies Verschwinden und dass sie seit Monaten nach ihm suchen. Und? Die Information nützt ihr nichts. Es gibt keinen Beweis für Seans Verschwinden am CERN. Pah! Wenn sie Beweise hätte, wären wir längst auf den Titelseiten. Mit der silbernen Acht an unseren Händen. In diesem Käseblatt nimmt doch niemand so eine Story ab. Sie schieben Miss Lynns Recherchen doch nur als bequemen Grund vor, um mich absolvieren zu können. JD, bitte beruhige dich. Sie haben doch selbst vor ein paar Monaten gesagt, dass wir genau beobachtet würden. Ist Ihnen der Druck zu groß geworden? Haben Sie nicht mitbekommen, dass bereits auf den Fluren gemunkelt wird, man könne schon das Sägen an Ihrem Stuhl hören? Wie weit ist man denn mit der Suche nach einem Nachfolger für Sie? Professor Doe, nun werden Sie bitte nicht unfair. Ich bin sicher, dass... Ach, wem wollen Sie denn was vormachen, Winter? Sie tragen mir schon seit Jahren die Sache aus Cambridge nach. Insgeheim halten Sie doch jetzt Ihren inneren Reichsparteitag. Also sparen Sie sich Ihre Krokodilstränen. Vielleicht liegt es ja auch nur an Ihrer Inkompetenz, Ihrer Ignoranz, Ihrer Inkonsequenz und Ihrer Unfähigkeit, sich nach den Regeln des Instituts zu richten. Ja, jetzt trauen Sie sich derart, das Maul aufzureißen. Solange Ihr Freund und Kamerad schützend die Hand über Sie hält, kann ja nichts passieren. Wenn Sie ernsthaft mitreden wollen, dann kommen Sie gefälligst aus seinem... Professor Doe, Sie vergessen sich! Oh, hallo Mr. Doe. Ich wollte... Ich geh mir heute besser aus dem Weg, Chuck. Was? Was ist denn in den gefahren? Ist was passiert? Es ist aus. Es ist alles aus, Chuck. Alles. War wirklich ein Erneuerer im Frankreich der Renaissancezeit gelandet? Angenommen, es gab ihn. Woher sollte er wissen, wo, wann und nach wem er suchen musste? Schließlich war Ardax durch seinen Emitter getarnt. Möglicherweise hatte sein Gegner nur ungefähre Daten erlangt und tötete sich nun systematisch durch eine Liste an Verdächtigen. So oder so mussten wir der Sache nachgehen. Alleine schon, um uns selber zu schützen. Angriff ist halt die beste Verteidigung. Wir beschlossen, nach Marseille zurückzukehren und dort Ermittlungen anzustellen. Dulger war immer noch verstimmt und mürrisch, sah aber ein, dass wir handeln mussten. Mit seinem Vater wechselte er kaum ein Wort und auch sonst gab er sich ungewohnt einsilbig. Mir allerdings stand nach den neuesten Ereignissen der Sinn nach Unterhaltung. Ardax, kann ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Bitte, nenn mich Michel. Ich muss meine Tarnung aufrechterhalten. Nur zu, frag. Nun, also, warum mussten Sie eigentlich ins Exil? Bitte, Sean. Will keine Geschichten auf, die dich nichts angehen. Du hast ihm nie gesagt, was mit deinem alten Herrn geschehen ist? Es war nicht wichtig. Tut mir leid, mein Sohn, aber da muss ich dir widersprechen. Er ist dein Gefährte und ich finde, er hat ein Recht darauf zu wissen, mit wem er reist. Außerdem gibt mir dieses aggressive Schweigen an die Substanz. Dulga warf ihm einen bösen Blick zu, behielt aber alle weiteren Kommentare für sich. Mich bedachte er ebenfalls mit einer Portion wortlosen Verfluchens. Nun denn, aus Rücksicht auf Dulga werde ich dir nur das Nötigste erzählen, damit du verstehst, wie ich hier landen konnte. Vor über 100 Jahren begann mein erstgeborener Sohn Guldur, der ebenfalls ein Revisor war, mit den Erneuerern zu sympathisieren. Damals waren sie noch keine Terroristen und ein Teil des Ordens. Sie waren streitbar, aber nicht gewalttätig. Guldur veränderte sich mit der Zeit und wurde auf seinen Missionen immer rücksichtsloser. Er begann, die Zeit nach seinem Gutdünken zu verändern. Ich war damals Superbo des Ordens, aber auch ein besorgter Vater. Sie vertuschten seine Taten? Leider ja. Ich hoffte, er käme zur Vernunft und würde einsehen, dass er auf die schiefe Bahn gerät. Doch seine Ansichten wurden immer extremer und damit auch seine Handlungen. Ich musste eine kriminelle Energie in ihm entdecken, die ich dort nie vermutet hätte. Es war ein Fehler, ihn zu decken. Er dachte, er müsste keine Konsequenzen fürchten. Leider habe ich das zu spät erkannt. Ah, der Aufstand der Erneuerer, von dem Sie letzte Nacht erzählt haben. Angestachelt von seinen Reden griffen sie zu den Waffen und versuchten, die Kontrolle über die Hallen der Zeit zu erlangen. Viele gute Schwestern und Brüder sind damals gefallen. Wir schlugen den Aufstand nieder und verfolgten die Flüchtenden. Doch der Schaden war angerichtet. Noch nie zuvor hatte ein Revisor einen anderen getötet. Das Schisma und meine Rolle, die ich in dieser Sache gespielt hatte, wurden nun offenbar. Man schickte mich ins Exil. Was wurde aus Guldor? Nach einer langen Flucht starb er in Nagasaki beim Abwurf der Atombombe. Und ausgerechnet auf die Erde schickt man sie ins Exil? Welche Ironie, wie? Aber all das ist vergangen. Am meisten habe ich bereut, dass ich nicht miterleben konnte, wie Dulga aufwuchs. Du glaubst mir nicht. Auch wenn ich hier festsaß, hatte ich noch Freunde in der Kongregation. Bevor ich unsere Heimat verließ, bat ich Dragan, ein Auge auf dich zu haben. Er hat mich stets über deine Fortschritte auf dem Laufenden gehalten. Ich bin stolz auf das, was du erreicht hast, Sohn. Besonders unter diesen Umständen. Irrte ich mich? Oder wich aus Dulgas Blick ein wenig die Wut, die ich seit der letzten Nacht dort sehen konnte? Ich bin erstaunt, dass sie der Nostradamus sind. Andererseits erklärt es, wie er in die Zukunft sehen konnte. Ach ja, ich bin nicht seit meiner Ankunft in dieser Rolle. Ich habe den echten Nostradamus 1539 kennen und schätzen gelernt. Ein schlauer Mann. Wir wanderten zusammen durch die Lande. Eines Nachts wurden wir von Wegelagerern überfallen. Er rettete mein Leben und starb in einer Herbstnacht 41 mit einem Messer in seiner Brust. Sie nahmen danach seine Identität an. Warum? Ich bin Revisor. Mir war klar, dass ich die Zeitlinie geändert hatte. Mein Mona funktionierte noch und informierte mich über die Änderung. Ihr Mona! Stimmt, das haben wir doch... Sean! Er hat recht. Sie dürfen mir nichts über meine Zukunft verraten. Ich könnte sie ändern und damit ihre Vergangenheit. Sie würden die Realität in peinliche Erklärungsnot bringen, wodurch sie kollabieren könnte. Okidoki. Keine Spoiler, mein Mund ist versiegelt. Ehrenwort. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, ich tat das Einzige, was mir möglich war. Ich nahm mit dem Mona Nostradamus Aussehen an und gebe mich seitdem für ihn aus. Dabei versuche ich, seine wichtigsten Stationen so exakt als möglich nachzuvollziehen. Der echte Nostradamus hat also auch die Zukunft vorhergesagt? Ja, wenngleich es nur Hokuspokus und viel heiße Luft war. Es fällt mir gar nicht so leicht, die Almanacher mit den Zukunftsdeutungen zu schreiben. Wenn man weiß, wie es wirklich weitergeht und dann nur diesen verklärten, undeutlichen Quatsch niederschreiben darf. Ich sage es mal so, Fantasie ist nicht gerade meine Stärke. Ah, da kenne ich doch jemanden. Wenn ich rausgefunden habe, wie ich deine Zeitfixierung aufheben kann, wirst du dich dafür im Rekambrium wiederfinden. Ich bringe ihn gerade bei, witzig zu sein, aber er lernt noch. Endlich erreichten wir das Stadttor und betraten Marseille erneut. Unser Ziel war die Wohnung von Nostradamus Freund Jean, dem Arzt. Wirklich schwierig ist für mich die Nutzehe, die ich mit Anne Ponsard eingehen musste. Warum bist du eine solche Verbindung eingegangen? Wir sind mit Menschen nicht kompatibel. Ich brauchte eine glaubhafte Deckung vor der Inquisition. Geregelte Familienverhältnisse, die man in der Öffentlichkeit zur Schau stellen kann, sind wichtig in diesen Zeiten. Ah, Jean, hier sind wir. Hallo, Michael. Jean, darf ich dir vorstellen? Das sind Sean Mackenzie und mein Sohn Dulga. Angenehm, die Herren. Und bitte verzeihen Sie mir die Unhöflichkeit, aber Sie müssen schnell mitkommen. Was ist denn passiert? Die Gerüchte über Pesttote haben die Runde gemacht. Angst hat sich wie ein Flächenbrand ausgebreitet und man erzählt sich von grausam entstellten Opfern. Man munkelt, Hexen oder die Juden hätten das Wasser vergiftet. Ah, der Denunziantenklassiker. Oh Herr, lass Hirn regnen. Jedes Mal dasselbe. Immer wenn die Menschen sich etwas nicht erklären können, müssen gleich Hexen, Feen, Monster oder sonstige Fabelwesen mit dem Teufel im Bunde sein. Jean, ich hoffe, die Mitglieder der jüdischen Gemeinde sind informiert und bleiben vorerst zu Hause und halten sich bedeckt. Keine Sorge, Michael. Sie wussten schon Bescheid, bevor ich von den Gerüchten hörte. Aber man bezichtigt eine Frau der Hexerei. Der Mob sammelt sich gerade auf dem Platz vor der Kathedrale. Kommt, wir müssen uns beeilen, bevor noch eine Unschuldige auf dem Scheiterhaufen endet. Hallo, Jade. Hey. Was gibt's denn? Ich dachte, nach heute Mittag könntest du jemanden zum Reden brauchen. Na, eigentlich ist mir nicht so nach Reden, Jade. Ach, komm schon. Sei nicht so egoistisch. Du hast kein Recht, alleine mies drauf zu sein. Denkst du etwa, dass ich nicht auch down bin, weil der Direktor unser Team aufgelöst hat? Jade. Ich muss ab sofort bei Dr. Volkov Dienst schieben. Dieser Kerl ist schon aus der Ferne kaum zu ertragen. Und zu allem Übel werde ich auch noch als Springer eingesetzt. Ich muss also jeden Morgen damit rechnen, wieder woanders hingestopft zu werden. Also tu nicht so, als ob du das Unglück ganz alleine gepachtet hättest. Wenn es dafür eine Lotterie gibt, haben wir dieselben beschissenen Zahlen. Jetzt brauche ich auch noch was zu trinken. Mike, machst du mir bitte einen Zombie? Scheint so, als ob ich dich nicht davon abhalten könnte, zusammen mit mir den Frust zu ersäufen, wie? Nope. Dann sei gewarnt, das könnte ein verdammt langer Trip werden. Als ob ich das noch schocken könnte. Aber sag mal, da war doch noch mehr heute Mittag. Oder habe ich mir das eingebildet? Wie meinst du das? Naja, ich hatte den Eindruck, dass du nicht nur wegen dem Direktor sauer warst. Ach, Jade. Es ist in den letzten Jahren so unheimlich viel passiert. Der Börsencrash hat mich um ein Haar ruiniert. Nach der Scheidung hat meine Ex-Frau den Rest des Geldes einkassiert, hab meinen Hund verloren, das Haus. Dann habe ich Vollidiot noch meinen besten Freund verloren, bei einem lausigen Experiment. Und nun, als Sahnehäubchen auf dem schimmligen Kuchen, den ich Leben nenne, habe ich nun auch noch mein Team verloren. Das Wasser steht mir bis hier, Jade. So mies habe ich mich noch nie gefühlt. Ich gebe zu, Quecksilber war nur ein willkommenes Ventil für meinen Frust. Und damit hättest du dich beinahe um deinen Job gebracht. Jetzt zieh nicht so ein Gesicht. Du Miesepeter hast immerhin noch nicht alles verloren. Denk an das, was du noch hast. Hm? Du hast noch mich, du Holzkopf. Und zusammen werden wir Sean schon finden, da bin ich mir ganz sicher. Nach den Fortschritten der letzten Monate habe ich gar keinen Zweifel mehr daran. Immerhin mit ihm gesprochen. Wir wissen nun, dass er lebt und dass es ihm gut geht. Und wenn wir ihn gefunden haben, wird der Direktor dich wieder auf deinen alten Posten setzen müssen. Danke. Also lass die trübsinnigen Gedanken sein. Die helfen dir nun auch nicht weiter. Wenn du dich bei Winter zusammenreißt, dann schaffen wir das schon. Auf eine glorreiche Knechtschaft unter der Knute des hochwohlgeborenen Fatzken von und zu Winter. Mögen 1000 Flöhe seinen Hintern aufsuchen und in Montezumas Rache mannigfach treffen. Cheers! Skoll! Wo wir gerade von Professor Arsch reden. Was ist denn eigentlich in Cambridge vorgefallen? Der ist bei der Erwähnung des Namens ja schon fast aus seiner Hose gesprungen. Eigentlich so banal wie peinlich. Na los, heute braucht ihr nichts mehr peinlich zu sein. Ja, also... Es war mein erster Tag an der Uni und es hingen überall Plakate von einem vermissten Yorkshire Terrier. Der Campus war geradezu damit zugepflastert. Es stellte sich heraus, dass das Pelzvieh Winter weggelaufen war und er es suchte. Und? Bis jetzt ist die Story ja wenig spektakulär. Ja, ich traf Winter damals zum ersten Mal. Er verteilte gerade Handzettel von dem Kerlchen, als ich mich ihm mit den Worten vorstellte: Guten Tag, sind Sie der Halter der zweidimensionalen Teppichhupe, die mir gerade vor den Reifen gewackelt ist? Oh Mann, du weißt echt nicht, wann man besser die Schnauze hält. Hey, ich war nicht schuldig. Ich war noch sowas von breit von meiner Abschiedsfeier und dachte zuerst, mir wäre eine Ratte unter die Räder geraten. Mann, war das wie hässlich. Thank you. Schon von Weitem hörten wir die aufgebrachte Menge, die sich auf dem Platz vor der Kathedrale versammelt hatte. Einige hatten die Fäuste in einer drohenden Geste erhoben. Andere spuckten verächtlich aus. Wieder anderen sah man an, dass sie sich auf das folgende blutige Spektakel freuten. Zuerst konnten wir nicht sehen, um wen sie herumstanden. Aber während wir uns durch die Menge zwängten, stieg ein Mann auf eine Holzkiste und begann lauthals zu schwadronieren. Hört mir zu, ihr Männer und Frauen von Marseille. Menschen sterben, unsere Väter und Mütter, Schwestern und Brüder, sogar unsere Kinder werden tot aus dem Rinnstein gezogen. Grässlich entstellt sind sie, übersät mit blutigen Geschwüren und mit vor Schmerz verzerrten Gesichtern finden wir sie. Eine Pest wütet in unserer Stadt, schlimmer noch als der schwarze Tod, der uns so Übles angetan hat und den wir nie vergessen werden. Doch warum sollte uns der Herr so hart strafen? Uns, die wir seine gottesfürchtige Gemeinde sind. Ich sage euch, meine Mitbürger, ich kenne die Antwort. Die 10 Gebote, die uns Christen so heilig sind, wurden gebrochen. Es ist der Verrat an Gott, der ihn so arg zürnen lässt. Verrat begangen von einer ruchlosen Hexe. Einer Hexe, die sich in unserer Mitte befindet. Er trat mit einer ausladenden Geste zur Seite und gab den Blick auf eine misshandelte Frau frei, die an den Händen und Füßen gefesselt im Straßendreck kniete. Sie weinte, während Menschen Steine nach ihr warfen, sie anrotzten und nach ihr grapschten. Diese Hure Babylons hat auf schändliche Weise mit dem Belzebub Unzucht getrieben. Sie hat sich ferner der Sodomie schuldig gemacht und Gottes Gesetze missachtet. Doch nicht nur das. Sie hat gemordet. Abtreibungen hat sie vorgenommen. Unschuldiges Leben gemordet. Und nun bringen ihre schändlichen Taten Gottes Zorn über unsere Gemeinde. Wir werden sterben, wenn wir sie nicht bestrafen, wie der Herr es wünscht. Im reinigenden Feuer! Haltet ein, liebe Leute, haltet ein! Wer bist du, dass du die Vollstreckung von Gottes Willen unterbrichst? Ich bin Michel de Notre-Dame. Viele von euch kennen mich. Ich half euch aus der Not, als 44 schon einmal die Pest ausbrach. Du bist Arzt? Ja. Dann geh zu deinen Verbänden, den Blutegeln, den Salben, Kräutern und den Zangen. Lindere die Leiden der Kranken. Gott möge dich dabei begleiten. Aber überlasse das Richten über diese Kreatur des Bösen mir. Nirgendwohin werde ich gehen, bis hier wieder Vernunft Einzug gehalten hat. Sie ist eine Hexe und muss sterben. Und wer bist du, dass du dich erdreistest, solcherlei hier zu behaupten und zu fordern? Wenn du Beweise hast, die sie all der Taten überführen, derer du sie anklagst, dann führe sie vor. Der Hexenjäger schaute Nostradamus verdutzt an. Auf eine solche Situation war er nicht vorbereitet. Ich bin im Auftrage des Herrn unterwegs. Jawohl, des Herrn, Hexe, Succubus! Wie ich nun klar erkennen kann, hast du keine Beweise. Weder machst du Anstalten, sie uns zu zeigen, noch scheinst du fähig, dich hier zu erklären. Aber ich... Liebe Leute, lasst euch nicht von solchen Männern blenden, die eure Gutgläubigkeit für ihre eigenen Ziele und Motive ausnutzen wollen. Ich gehe sogar so weit und behaupte, dass dieser Mann euch willentlich anlügt. Wo sind denn all die Toten und Kranken, von denen er berichtet? Habt ihr sie etwa gesehen? Ich kann sie nicht sehen. Pest! Pah! Ich kenne das Antlitz der Pest. Sehen kann ich es hier jedoch nicht. Dafür aber die hässliche Fratze des Mordes. Ich glaube nicht mal, dass er uns eine echte Hexe vorgeführt hat. Wahrscheinlich ist sie ein armes Opfer, das er aus ihrem Haus entführt hat, um sich hier vor uns wichtig zu machen. Wollt ihr wirklich eine Unschuldige dem Feuer überantworten? Könntet ihr mit dieser Schuld leben? Und noch wichtiger, wie würde Gott über uns urteilen, wenn wir dies geschehen ließen? Dulgas Vater schien zu den Menschen durchzudringen. Ein Meisterstück, denn nicht viele haben die Chuzpe, sich einem Mob zu stellen und überleben das auch noch. Viele sahen nun sehr unentschlossen aus. Der Hexenjäger, dem sichtlich unwohl in seiner Haut war, verlor die Gunst der Menge. Ich atmete schon wieder auf, als eine bewaffnete Garde die Menge teilte und sich zu den Rednern gesellte. Einer von ihnen packte Nostradamus grob am Arm, ein anderer griff sich die zitternde Frau. Was ist denn jetzt los? Sie können doch nicht einfach... Still, seien Sie ruhig, oder die Gardisten werden auf uns aufmerksam. Michel de Nostradamus, im Namen der Kirche nehmen wir Sie hiermit fest. Was erlauben Sie sich? Wegen wiederholter Verfehlung gegen die Kirche und Gottes Gesetz werden Sie sich vor dem Heiligen Gericht der Inquisition verantworten müssen. Welche Verfehlungen denn? Häresie, Gotteslästerung und Praktiken wider die Natur, um nur einige Vorwürfe anzuführen. Ich habe nie... Sie haben eine Hexe in aller Öffentlichkeit verteidigt. Ihre Schuld wird vom Inquisitor bewiesen werden und dann wird er ihr Urteil verkünden. Abführen! Loslassen! Ich protestiere aufs Äußerste. Verleumdungen. Loslassen, sage ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Er hatte recht. Mit allem hatte er recht. Was? Er hat es die ganze Zeit geahnt. Sie sind hier, um ihn zu holen. Nach dieser unerwarteten Wendung wussten wir nicht, was wir tun sollten. Daher begleiteten wir den nicht minder ratlosen Jean nach Hause, um dort Kriegsrat zu halten und Pläne zu schmieden. Es stellte sich heraus, dass Jean über Nostradamus' wahre Identität Bescheid wusste. Ardax hatte ihn schon vor Jahren ins Vertrauen gezogen. Ich habe Ihrem Vater schon so oft gesagt, dass er sich zurückhalten muss. Er hat sich schon in der Vergangenheit verdächtig gemacht und mit der Inquisition angelegt. Nun ja, der echte Nostradamus hat es zumindest getan. Die Konsequenzen für Ardax sind aber dieselben. Was werden die Gardisten denn nun mit ihm tun? Sie werden ihn dem Inquisitor übergeben, ihn verhören, foltern und misshandeln, bis sie ein erlogenes Geständnis über irgendwas aus ihm herausgepresst haben. Das können wir nicht zulassen. Das sehe ich genauso. Herr Plumier, haben Sie eine Vermutung, wo Sie ihn hingebracht haben könnten? Sicherlich in die Abtei der Benediktinermönche, Saint-Victor. Aber das ist viel zu gefährlich. Lassen Sie das ruhig unsere Sorge sein. Wir wissen, was wir tun. Meistens zumindest. Hast du was gefunden, Dulger? Saint-Victor, ehemaliger Steinbruch aus der Antike. Dort wurden christliche Märtyrer in einer Grotte bestattet. Um die Grotte herum wurde im 5. Jahrhundert nach Christus eine Kapelle errichtet. Nach der Zerstörung durch die Sarazenen im 10. Jahrhundert neu aufgebaut, wurde später zu einem Gefängnis umfunktioniert. Die Abtei liegt im Norden Marseilles. Und eine Karte des Bauwerks habe ich auch. Vermutlich haben sie in einen Teil des Klosters gebracht, in dem sie ungestört sind. Herr Plumier, Sie haben nicht zufällig zwei Mönchskutten und Fackeln auf Lager? Ich glaube, wir werden heute Nacht in ein Verlies einbrechen. Ich kann das, was Sie benötigen, sicher auftreiben. Aber sind Sie sich sicher, dass Sie das tun wollen? Sie begeben sich in die Höhle des Löwen. Wen die Inquisition einmal hat, gibt sie nicht mehr her. Guter Mann, ich bin fest entschlossen, heute Abend diesem Herrn Inquisitor auf den Zahn zu fühlen. Und nichts kann mich davon abhalten. Verkleidet als Mönche gingen wir im Schutze der Nacht zur alten Abtei. Wir gaben vor, Mönche auf Wanderschaft zu sein, die um ein Nachtlager baten und wurden hineingelassen. Als wir unbeobachtet waren, schlichen wir ins Kellergewölbe. Eine schwere Holztür versperrte uns den Weg, allerdings nicht lange. Dulger schickte sie mit dem Mona einfach in eine andere Zeit und wir konnten hindurch. Unsere Fackeln erleuchteten die düsteren Gewölbe nur unzureichend, aber dank der Karte im Mona konnten wir uns orientieren. Versteh mich bitte nicht falsch, Dulger, aber ich wundere mich ein wenig, warum du so bereitwillig deinen Vater retten willst. Ich hatte damit gerechnet, dich erst überreden zu müssen. Noch vor einigen Stunden hatte es den Anschein, als würdest du ihm am liebsten ein Messer in die Brust rammen. Es geht hierbei ums Prinzip. Mein Vater, Adax, ist immer noch ein Revisor. Und ich kann einen Bruder in Not nicht einfach im Stich lassen. Außerdem schütze ich die Zeitlinie. Wenn er stirbt, ist auch Nostradamus für die Geschichtsbücher hier gestorben. Aha. Es muss dir nicht unangenehm sein, wenn du das auch aus emotionalen Gründen tust. Tue ich aber nicht. Es war eine rein rationale Entscheidungsfindung. Sie ist logisch und richtig. Du kannst dir selber vielleicht was vormachen, aber mir... Psst, mich nicht an. Hör doch. Sie gingen in die Richtung, aus der die Schreie kamen. Sie wurden immer lauter, bis plötzlich völlige Stille herrschte. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Dann hörten wir eine Stimme, die leise zu jemandem sprach. Sie kam aus dem Nebenraum. In der eisenbeschlagenen Holztür war ein mit Gittern versehenes Fenster. Vorsichtig lugten wir hinein und waren erleichtert. Adax lebte. Und was auch immer sie mit ihm taten, ging unblutig vonstatten. Noch. Die Zelle war mit allerlei Folterinstrumenten ausgestattet. Adax war auf eine Bank geschnallt, mit Händen und Füßen durch lederne Bänder gefesselt. Seltsamerweise führte der Gardist aus der Stadt das Verhör. Normalerweise war das Aufgabe der Inquisitoren. Es befanden sich noch zwei weitere Wachen in der Zelle, die aber unbeteiligt dem Treiben zuschauten. Im Schatten bewegte sich etwas. Versteckte sich der Inquisitor etwa vor den Blicken der Wachen? Der Folterknecht beugte sich zu Adax herunter und sprach in gruselig freundlichem Tonfall. Redet, Nostradamus, teilt mit uns euer Wissen. Diese Unterhaltung muss doch nicht länger als unbedingt notwendig andauern. Ehrlich, es quält mich, einen so großen Mann wie Sie derart gedemütigt zu sehen. Alles, was wir benötigen, ist Ihr Geständnis und die Namen der Frauen und Männer, die sich ebenfalls mit dem Teufel eingelassen haben. Dann kann ich Sie endlich von diesem Leid erlösen. Wenn der Inquisitor gnädig ist, werden wir sie sogar nach Hause schicken. Oh, bah. Herr, wir verhören diesen Mann nun schon seit Stunden, aber er will einfach nicht reden. Der Inquisitor trat aus dem Schatten hervor, ein langer Stab in seiner rechten Hand haltend. Er schien nur aus einer Kutte zu bestehen, beinahe körperlos, wie ein Geist schwebte er geradezu zu Adax herüber. Den Wachen war sichtlich unwohl bei seinem Anblick. So sehen wir uns also wieder, Adax. Ich hoffe, Sie haben Ihre kleine Behandlung genossen. Denn sie wird Ihnen wie eine Wohltat vorkommen, wenn ich mit Ihnen fertig bin. Wir kennen uns? Na, na, na. Ich bin gekränkt, dass Sie sich nicht an mich erinnern. Dabei bin ich doch einzigartig im Universum. Ich bin die letzte Überlebende meines Volkes. Thais, sind Sie das? Aber warum? Ich habe Ihnen doch nichts getan. Eben. Sie haben es unterlassen, etwas zu tun, als Sie die Möglichkeit dazu hatten. Sie hätten mein Volk retten können, aber sie sahen lieber zu, wie sie alle mit meinem Planeten untergingen. Spätestens jetzt stand Verwirrung in den Gesichtern der Gardisten geschrieben. Sie mussten denken, dass der Inquisitor einen schlechten Scherz trieb oder gar verrückt geworden sein musste. Die Zeitlinie. Oh, immer diese vermaledeite Zeitlinie. Sie waren dabei und haben gesehen, wie mein Volk unter diesem Krieg litt. Und als wir noch etwas hätten tun können, haben Sie mich im Stich gelassen. Wir dürfen uns nicht einmischen. Aber ich habe überlebt. Bin dem Weltenbrand entkommen. Mit einem einzigen Ziel. Rache. Gerechte Strafe dafür, dass Sie zu feige waren, sich dem Gegner zu stellen. Der Vortex hätte kollabieren können. Ich habe übrigens Ihren Sohn Guldur kennengelernt. Er hatte sehr inspirierende Ansichten. Wie ich hörte, kam er nach dem Aufstand um. Sehr schade. Ich mochte ihn. Er war nicht wie sein Vater. Von ihm habe ich auch diesen chronotonen Bugierer erhalten und diverse andere Geräte, die es mir möglich gemacht haben, sie zu verfolgen. Leider kann ich mich nicht so frei durch die Zeit bewegen wie die Revisoren, aber... Wie haben Sie mich gefunden? Sie haben sich mehrfach mit Supervo-Tragern in Verbindung gesetzt, um sich über ihren Sohn Dulgar zu informieren. Mit der Hilfe eines Erneuerers im Ordenshaus konnten wir das Signal zurückverfolgen und mich hierher schicken. Die Erneuerer sind vernichtet worden. Oh nein. Nicht. Sie sind wieder da, Ardax. Und sie sind mitten unter euch. Leider hatte ich keine genaueren Daten und konnte meine Gestalt nicht besser tarnen als mit diesem Umhang. Ich saß in Marseille fest. Da kam mir diese primitive Spezies mit ihren unkultivierten Weltanschauungen gerade recht. Die Hexe war eine Falle. Natürlich. Irgendwie musste ich sie doch zu mir bringen. Also legte ich eine Spur, die sie in die Stadt lockte. Nachdem sie hier waren, brauchte ich nur noch einen Vorwand, sie festnehmen zu... Scheiße! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Mein Schädel! Still, Sean! Er hört uns sonst. Was geht da vor? Zu spät. Der Gardist packte uns im Schlafittchen, zerrte uns in die Zelle und warf uns zu Boden. Hinter uns wurde die Tür zugeworfen. Der Inquisitor nahm die Kapuze aus dem Gesicht. Das ledrige, rübenförmige Gesicht mit vier Augen und einem schmalen Mund gehörte definitiv keinem Menschen. Na, wen haben wir denn da? Der Teufel! Das Wesen warf einen gelangweilten Blick auf die Gardisten, die sich anschickten, zu ihren Waffen zu greifen. Es hob kurz den Stab in der rechten Hand und ein Energiestrahl erfasste die Männer. Sie zerfielen sofort zu Staub. Wow! Oh, ich habe ihn wohl etwas zu stark eingestellt. Ganz so schnell hätte es wohl nicht gehen sollen. Naja, diese Kerle haben mich eh gelangweilt. Und nun zu dir. Ein weiterer Revisor? Hier? Ich bin überrascht, Ardax. Anscheinend interessiert man sich bei dir zu Hause doch noch für dein Schicksal. Mit einem Schlag des Stocks gegen Dulgas Hüfte fiel kurz dessen Emitter aus. Seine Tarnung versagte und ich sah zum ersten Mal sein wahres Gesicht. Dunkelblaue Haut, Tätowierungen auf den Schläfen, ein haarloser Schädel, rot-gelbe Augen. Nein, falsch, ganz falsch, ich hatte sie schon einmal gesehen. Mit steigender Wut im Bauch erkannte ich die Wahrheit. Du hast mich die ganze Zeit immer getäuscht, mein Gedächtnis manipuliert und mich an der Nase herumgeführt. Sean, ich kann's dir erklären. Sean! Da fühl dich immer noch Dr. Jones, Freundchen! Endlich verstanden. Das fremde Wesen war von unserem Kampf so überrascht, dass es nicht mitbekam, wie Dulgar sein Monat zückte und die Halterung des Gitters in der Decke in eine andere Zeit schickte. Es fiel krachend auf es herab und schlug es K.O. Mann, ich dachte schon, du schaltest gar nicht mehr. Weiß nicht, was du hast. Hat doch funktioniert. Ach, zugegeben, der Schuss war nicht schlecht. Naja, eigentlich wollte ich die Kreatur treffen, aber in dem Gerangel konnte ich nicht richtig zielen. Ist doch vollkommen egal. Bitte, macht mich hier los. Wie geht's dir, Vater? Kannst du laufen? Werde ich wohl müssen. Tess, wacht auf. Vorsicht, es hat noch den Bugierer. Oh, Mr. Doe. Es gibt mir die Ehre Ihres Anrufs. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet, dass Sie sich melden würden. Ich habe meine Meinung geändert. Steht Ihr Angebot noch? Woher der plötzliche Sinneswandel? 5 Uhr morgens. Mein Dienstherr hat sich meine Loyalität verspielt. Ich bin verraten worden. Dem CERN bin ich keine Treue mehr schuldig. Kein Zweifel. Ich nehme Ihr Angebot an. Ich will es so. Was für Informationen? Lassen Sie uns das nicht am Telefon besprechen. Ich bevorzuge persönliche Kontakte, wenn ich Geschäfte mache. Ich schicke Ihnen eine SMS mit Ort und Zeit. Wiedersehen. Hey, immer noch so ruhelos? Hey du, ich wollte mir nur was zu trinken holen. Bring mal was mit, wenn du wieder ins Bett kommst. Sackgasse. So viel zu deinem Kartenmaterial, du Navigon. Mist, Tress ist gleich da. Der Rückweg ist versperrt. Sean, es tut mir leid, dass ich dich belogen habe. Ich hätte es dir sagen müssen. Ja, hättest du. Aber ich hatte schon länger eine Vermutung deswegen. Glaub aber nicht, dass du mir so einfach davonkommst. Ich habe noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen, wenn das hier vorbei ist. Was? Was hast du vor? Was Saudummes. Ich sprintete den Weg zurück, den wir gekommen waren. Das Licht von Tress' Lampe war aus dem Nebengang schon zu sehen. Jeden Augenblick konnte es um die Ecke kommen. Ich erhöhte mein Tempo noch einmal. Die Kopfschmerzen signalisierten mir, dass ein Zeitsprung unmittelbar bevorstand. Ich wollte mein Glück ein letztes Mal auf die Probe stellen und das Wesen mit mir in den Vortex reißen. Nur noch 10 Meter. Das Licht ist nah. Schmerzen nehmen zu. 6 Meter. Es tritt auf den Gang. 3 Meter. Tress sieht mich. Holt aus. 2 Meter. Es schießt. Jetzt. Ich springe. Was? Was ist passiert? Dein Freund hat Tress mit sich gerissen. Das war keine normale Reise. Der Bugierer hat mit dem Effekt reagiert. Einen großen Regulator. Sohn? Ich bekomme kein Signal mehr herein. Egal wo er nun ist, der Sender müsste mir seinen Standort zeigen. Nichts. Er ist weg, Vater. Sean ist weg. Weg! Die 4. Folge von Timeshift nach einer Idee von Lars Konrad, Alexander Linz, Bernhard Schlacks und Jens Ewald. Unsere Sprecher waren Lars Konrad, Jens Ewald, Alexander Linz, Katja Linz, Andreas Bohl, Bernhard Schlacks, Sebastian Breit, Valerie Melini, Daniel Birkholz, Selon Fischer, Jörg Buchmüller, Sirius Kestel, Lilly Hidomi, Dagmar Bittner und Peter Rupprecht. Musik Marat Schlags, Lars Konrad und Erwin Spielvogel. Die Akustikgitarre wurde gespielt von Andreas Geldmacher. Final Cut und Sound Design Eston Studio Krumbach bei Erwin Spielvogel. Drehbuch und Regie Lars Konrad.